Sie gab das Musizieren auf. Warum spielen? Wer sollte sie hören? Da sie niemals spüren würde, im kurzärmeligen Samtkleid, an einem Erarflügel, im Konzert mit leichten Fingern die Elfenbeintasten anschlagend, wie verzücktes Raunen sie einer Brise gleich umwehte, lohnte sich dieses langweilige Üben nicht. Sie ließ ihre Zeichenblätter und die Stickerei im Schrank. Wozu, wozu? Nähen war ihr zuwider. »Ich habe alles gelesen«, sagte sie sich. Und sie saß da, brachte die Feuerzange zum Glühen oder schaute, wie der Regen fiel. Wie traurig war sie sonntags, wenn zur Vesper geläutet wurde. Sie lauschte in aufmerksamen Stumpfsinn, versunken jedem einzelnen der scheppernden Glockenschläge. Eine Katze spazierte langsam über die Dächer, wölbte ihren Buckel in den matten Strahlen der Sonne. Der Wind blies Staubwolken über die Landstraße. In der Ferne heulte zuweilen ein Hund. Und die Glocke ließ in gleichmäßigen Abständen weiter ihr monotones Geläut erklingen, das zwischen den Feldern verhallte. Unterdessen kamen die Leute aus der Kirche. Die Frauen in blank gewichsten Holzpantinen, die Bauern in neuen Kitteln, die kleinen Kinder, die barhäuptig vor ihnen hersprangen, alles ging nach Hause. Und bis in die Nacht hinein blieben 5 oder 6 Männer draußen, immer die gleichen, und spielten Bouchon vor dem großen Tor des Gasthofs. Der Winter war kalt. Die Fensterscheiben waren jeden Morgen mit Eis überzogen und das weißliche Licht, das durch sie hereinfiel wie durch Milchglas, änderte sich manchmal den ganzen Tag nicht. Nachmittags um 4 musste man die Lampe anzünden. An Tagen mit schönem Wetter ging sie in den Garten. Der Tau hatte auf den Kohlköpfen silbrige Gipüren zurückgelassen, mit langen, hellen Fäden, die von einem zum anderen liefen. Man hörte keine Vögel, alles schien zu schlafen. Die mit Stroh abgedeckten Spalierbäume und der Weinstock wie eine große kranke Schlange unter der Mauerhaube, wo man beim Nähertreten Kellerasseln mit ihren unzähligen Beinchen herumkriechen sah. Unter den Fichten bei der Hecke hatte der in seinem Brevier lesende Pfarrer mit Dreispitz den rechten Fuß verloren und sogar der Gips war abgebröckelt durch den Frost und zeigte weiße Krätze auf seinem Gesicht. Dann ging sie wieder hinauf, schloss die Tür, stocherte in der Glut und spürte halb ohnmächtig durch die Wärme des Kaminfeuers, wie die Langeweile noch drückender auf sie herniederfiel. Sie wäre gern hinuntergegangen, um mit dem Dienstmädchen zu plaudern, doch Scham hielt sie zurück. Jeden Tag um die gleiche Zeit öffnete der Schullehrer mit schwarzer Seidenmütze die Fensterläden an seinem Haus und der Feldhüter kam vorbei, den Säbel über seinem Kittel. Morgens und abends überquerten die Pferde von der Poststation die Straße immer 3 nebeneinander, um aus dem Tümpel zu trinken. Hin und wieder läutete an einer Wirtshaustür das Glöckchen. Und wenn der Wind blies, hörte man an ihren 2 Stangen die kleinen Messingschüsseln des Perückenmachers knarren, die seinem Laden als Aushängeschild dienten. Die Dekoration bestand aus einem alten, an der Scheibe klebenden Modestich und einer wächsernen Frauenbüste mit gelbem Haar. Auch er, der Perückenmacher, jammerte über seine vergeudete Berufung, seine aussichtslose Zukunft, träumte von einem Laden in einer großen Stadt, wie zum Beispiel Rouen, am Hafen, in Theaternähe, und spazierte den ganzen Tag umher zwischen Rathaus und Kirche, trübselig im Warten auf Kundschaft. Wenn Madame Bovary aufblickte, sah sie ihn jedes Mal wie eine Schildwache auf Posten mit seiner griechischen Mütze auf den Ohren und seiner Jacke aus Lasting. Nachmittags erschien manchmal ein Männerkopf hinter den Glasscheiben der großen Stube, ein wettergebräunter Kopf mit schwarzem Backenbart, und lächelte träge, ein breites, sanftes Lächeln mit weißen Zähnen. Sogleich erklang ein Walzer. Und auf dem Leierkasten in einem kleinen Salon drehten sich daumengroße Tänzer, Frauen mit rosa Turban, Tiroler mit Jäckchen, Affen mit schwarzem Frack, Herren mit Kniehose, drehten sich zwischen den Armstühlen, den Kanapés, den Konsolen, vervielfacht in den Spiegelscherben, die ein Streifen Goldpapier an den Ecken miteinander verband. Der Mann betätigte seine Kurbel, schaute nach rechts, nach links und zu den Fenstern, Von Zeit zu Zeit schleuderte er einen langen Strahl brauner Spucke gegen den Randstein und hob mit dem Knie sein Instrument, dessen harter Riemen ihm in die Schulter schnitt. Und mal wehmütig und schleppend, mal fröhlich und schnell quoll die Orgelmusik schnarrend durch den rosa Taftschleier unter seinem schnörkeligen Messinggitter. Das waren Melodien, die man anderswo auf den Theatern spielte, die man sang in den Salons, zu denen man abends unter hellen Lüstern tanzte, ein Widerhall aus der Welt, der bis zu Emma drang. Endlose Serabanden zogen durch ihren Kopf und wie eine Bajadere auf den Blumen eines Teppichs hüpften ihre Gedanken mit den Klängen, balancierten von Traum zu Traum, von Traurigkeit zu Traurigkeit. Wenn der Mann sein Almosen in der Mütze hatte, zog er eine alte blaue Wolljacke über den Leierkasten, hängte ihn auf den Rücken und stapfte davon mit schwerem Schritt. Sie schaute ihm nach. Doch vor allem zur Stunde der Mahlzeiten, da konnte sie nicht mehr in diesem kleinen Raum zu ebener Erde mit dem Ofen, der rauchte, der Tür, die quietschte, den Wänden, die schwitzten, dem feuchten Steinboden. All die Bitternis ihres Daseins schien ihr auf dem Teller serviert, und mit dem Dampf des Suppenfleisches stiegen vom Grund ihrer Seele immer weitere Ekelschwaden. Charles aß und aß, sie knabberte ein paar Haselnüsse oder vertrieb sich die Zeit und ritzte, den Ellbogen aufgestützt, mit der Messerspitze Linien ins Wachstuch. Sie vernachlässigte jetzt ihren Haushalt. Und als die alte Madame Bovary nach Tostes kam, um einen Teil der Fastenzeit hier zu bleiben, war sie höchst erstaunt über diese Veränderung. Tatsächlich, früher so verfeinert und anspruchsvoll, verbrachte sie nun ganze Tage, ohne sich anzukleiden, trug graue Baumwollstrümpfe, brannte Talgkerzen. Immer wieder sagte sie, es müsse gespart werden, man sei nicht reich, und fügte hinzu, sie wäre sehr zufrieden, sehr glücklich, Tostes gefiel ihr gut, nebst anderen neuartigen Reden, die ihrer Schwiegermutter den Mund stopften. Außerdem schien Emma nicht länger willens, ihren Ratschlägen zu folgen. Einmal sogar, als Madame Bovary sich zu der Behauptung verstiegen hatte, die Herrschaft müsse die Frömmigkeit der Dienstboten überwachen, antwortete sie mit so zornigem Blick und so kaltem Lächeln, dass die gute Frau sich mit ihr nicht mehr anlegte. Emma wurde schwierig, launenhaft. Sie bestellte Gerichte eigens für sich, rührte aber nichts an, trank an einem Tag bloß Milch und am nächsten ein Dutzend Tassen Tee. Oft blieb sie hartnäckig im Haus, dann litt sie unter Atemnot, riss die Fenster auf, trug leichte Kleider. Wenn sie ihre Magd grob behandelt hatte, machte sie ihr Geschenke oder schickte sie zu den Nachbarinnen. Und genauso warf sie den Armen manchmal alle Nickelmünzen aus ihrem Geldbeutel hin, obwohl sie nicht gerade weichherzig war, noch besonders empfänglich für die Regungen anderer, wie meistens die Abkömmlinge von Landleuten, die in ihrer Seele immer etwas zurückbehalten von den Schwielen der väterlichen Hände. Ende Februar brachte Vater Rouault zum Andenken an seine Heilung dem Schwiegersohn höchstpersönlich eine prachtvolle Pute und blieb 3 Tage in Tostes. Da Charles sich um seine Kranken kümmerte, leistete ihm Emma Gesellschaft. Er rauchte im Zimmer, spuckte auf die Feuerböcke, hielt Reden über Rapsanbau, Kälber, Kühe und Karnickel oder den Gemeinderat. Und als er fort war, schloss sie hinter ihm die Tür mit einem Gefühl der Zufriedenheit, das sie selbst überraschte. Außerdem machte sie kein Geheimnis mehr aus ihrer Verachtung für irgendwas oder irgendwen, und zuweilen äußerte sie höchst merkwürdige Ansichten, verurteilte, was andere lobten, und lobte anrüchige oder unmoralische Dinge. Da schaute ihr Mann aus großen Augen. Sollte dies Elend denn ewig dauern? Sollte es für sie keinen Ausweg geben? Sie war doch genauso viel wert wie jene, die glücklich lebten. In La Vaubyessard hatte sie Herzoginnen gesehen, die eine plumpere Figur hatten und gewöhnlichere Manieren, und sie verfluchte Gottes Ungerechtigkeit. Sie drückte den Kopf gegen die Wände und weinte. Sie gierte nach einem stürmischen Leben, nächtlichem Maskentreiben, extravaganten Vergnügungen samt all den Tollheiten, die ihr unbekannt waren, aber gewiss dazugehörten. Sie wurde blass und hatte Herzklopfen. Charles verordnete ihr Baldrian und Kampferbäder. Alles, was man probierte, schien sie noch mehr zu reizen. An manchen Tagen plapperte sie mit fiebriger Geschwätzigkeit. Auf diesen Überschwang folgte ganz plötzlich dumpfe Lähmung, in der sie wortlos, reglos verharrte. Leben flackerte erst wieder auf, wenn sie sich ein Fläschchen Kölnisch Wasser über die Arme goss. Da sie ständig über Tost klagte, meinte Charles, irgendein örtlicher Einfluss müsse schuld sein an ihrer Krankheit, und weil sich dieser Gedanke in ihm festsetzte, überlegte er ernsthaft, sich anderswo niederzulassen. Von nun an trank sie Essig, um abzumagern, bekam einen trockenen Husten und verlor jeglichen Appetit. Es fiel Charles nicht leicht, Tost nach 4 Jahren und gerade in dem Augenblick zu verlassen, da er allmählich zu Ansehen kam. Doch wenn es sein musste. Er fuhr mit ihr nach Rouen zu seinem alten Lehrer. Es war ein Nervenleiden. Sie brauchte Luftveränderung. Nachdem er sich hier und da umgeschaut hatte, erfuhr Charles, dass es im Bezirk Neufchâtel einen großen Marktflecken gab namens Yonville-l'Abbé, und der ansässige Arzt, ein polnischer Flüchtling, hatte sich vor einer Woche aus dem Staub gemacht. Also schrieb er an den dortigen Apotheker und fragte, wie hoch die Bevölkerungszahl war, wie weit entfernt der nächste Kollege wohnte, wie viel sein Vorgänger im Jahr verdiente und so weiter. Und als die Antworten zufriedenstellend ausfielen, beschloss er, gegen Frühling umzuziehen, sollte sich Emmas Gesundheitszustand nicht bessern. Eines Tages, als sie wegen der bevorstehenden Abreise in einer Schublade räumte, stach ihr etwas in den Finger. Es war ein Draht aus ihrem Hochzeitsstrauß. Die Orangenknospen waren gelb von Staub und die Satinbänder mit Silberbordüre zerfransten am Rand. Sie warf ihn ins Feuer. Er ging schneller in Flammen auf als trockenes Stroh. Dann lag er wie ein roter Strauch auf der Asche und zerfiel ganz langsam. Sie schaute zu, wie er verbrannte. Die kleinen Pappkartonbeeren platzten, die Messingdrähte kreiselten, die Borte schmolz und die Papierblüten flatterten, zusammengeschrumpft an der Rückwand hinauf wie schwarze Falter, entflogen schließlich durch den Kamin. Als sie Tost im März verließen, war Madame Bovary schwanger. Zweiter Teil. Yonville-l'Abbé, so genannt wegen eines alten Kapuzinerklosters, von dem nicht einmal mehr Ruinen stehen, ist ein Marktflecken 8 Meilen vor Rouen, zwischen der Straße nach Abbeville und der nach Beauvais, am Ende eines Tals, durch das sich die Rieule schlängelt, ein kleiner Fluss, der in die Andelle mündet, zuvor an seinem Unterlauf 3 Mühlen angetrieben hat und ein paar Forellen beherbergt, nach denen sonntags die Burschen zum Zeitvertreib angeln. Man verlässt die Landstraße in La Boissière und setzt seinen Weg gerade fort bis auf die Anhöhe bei Les Leux, von wo aus man das Tal überschaut. Der Fluss, der sich hindurchzieht, teilt es gewissermaßen in 2 Gebiete unterschiedlicher Physiognomie. Alles, was links liegt, ist Grünland, alles, was rechts liegt, ist Ackerland. Die Wiesen erstrecken sich unter einem Wulst niedriger Hügel und stoßen dahinter auf die Weiden des Pays de Bray, während auf der Ostseite die Ebene sanft ansteigt, sich beständig dehnt und, soweit das Auge reicht, ihre gelben Weizenfelder ausrollt. Das Wasser, welches am Gras dahinströmt, trennt mit einem weißen Strich die Farbe der Auen von jener der Schollen und so gleicht das Land einem großen, ausgebreiteten Mantel, der einen grünen Samtkragen hat, gesäumt von einer Silberborte. Ganz hinten am Horizont hat man bei der Ankunft die Eichen des Waldes von Argueil vor sich, mit den steilen Flanken der Anhöhe Saint-Jean, an der lange, unregelmäßige, rote Schlieren von oben nach unten laufen. Das sind Regenspuren, und diese Ziegeltöne, die sich als dünne Streifen abheben vom Grau des Berges, stammen von den vielen eisenhaltigen Quellen, welche hinabfließen in das Land ringsum. Man ist hier an der Grenze zwischen Normandie, Picardie und Île-de-France, Eine Zwitterlandschaft, wo die Sprache ohne Färbung ist, so wie die Gegend ohne Charakter. Hier werden die schlechtesten Neufchâtel-Käse des gesamten Bezirks hergestellt. Und andererseits kommt der Ackerbau teuer, weil viel Mist gebraucht wird, um die bröckeligen Böden voller Sand und Steine zu düngen. Bis 1835 gab es keine befahrbare Straße nach Yonville. Um diese Zeit aber wurde ein großer Vizinalweg angelegt, der die Straßen nach Abbeville und nach Amiens miteinander verbindet und zuweilen von Rollkutschern benutzt wird, wenn sie von Rouen nach Flandern wollen. Doch Yonville-l'Abbaye ist nicht vorangekommen, trotz seiner neuen Möglichkeiten. Anstatt den Ackerbau zu verbessern, bleibt man hartnäckig beim Grünland, so wenig es auch wert sein mag, und der träge Marktflecken hat sich von der Ebene abgewandt und auf natürliche Weise immer weiter flusswärts ausgedehnt. Man sieht ihn von Weitem, der Länge nach hingestreckt am Ufer, als hielte ein Kuhhirt beim Wasser sein Nickerchen. Am Fuß der Anhöhe, nach der Brücke, beginnt eine mit jungen Espen bepflanzte Chaussee, die einen geradewegs hinführt zu den ersten Häusern der Ortschaft. Sie stehen von Hecken umfriedet in der Mitte von Höfen voll vereinzelter Gebäude, Pressen, Wagenschuppen und Brennereien, die ausgestreut daliegen unter dicht belaubten Bäumen mit angelehnten Leitern, Stangen oder im Geäst hängenden Sensen. Die Strohdächer reichen tief in die Augen gezogenen Pelzkappen gleich, fast auf ein Drittel der niedrigen Fenster herunter, deren dicke runde Glasscheiben in der Mitte einen Butzen haben, wie Flaschenböden. An die weißgetünchte Wand, über die schräge schwarze Balken laufen, klammert sich hier und da ein schmächtiger Birnbaum, und die Erdgeschosse haben an der Tür ein kleines Drehgatter zum Schutz vor den Küken, denn sie kommen bis auf die Schwelle und picken in Cidre aufgeweichte Graubrotkrumen. Allmählich werden die Höfe kleiner, rücken die Wohnhäuser zusammen, verschwinden die Hecken. Ein Farnbüschel schaukelt unter einem Fenster am Ende eines Besenstiels. Da ist die Werkstatt eines Hufschmieds und anschließend ein Wagner mit zwei, drei neuen Karren draußen, die halb auf der Straße stehen. Schließlich kommt durch einen Lattenzaun ein weißes Haus in Sicht, hinter einem Rasenrondell, das geschmückt ist mit einem Liebesgott, Zeigefinger am Mund. Zwei gusseiserne Blumentöpfe stehen an jedem Ende der Außentreppe. Amtsschilder glänzen an der Tür. Es ist das Haus des Notars und das schönste im ganzen Ort. Die Kirche ist auf der anderen Straßenseite, 20 Schritt weiter, wo der Dorfplatz beginnt. Der kleine Friedhof, der sie umschließt, eingefasst von einer brusthohen Mauer, ist mit Gräbern so gut gefüllt, dass die alten Steinplatten auf dem Erdboden ein fortlaufendes Pflaster bilden, und darin hat das Gras von allein gleichmäßige grüne Vierecke gezeichnet. Die Kirche wurde in den letzten Jahren der Herrschaft Karls X. neu erbaut. Das Holzgewölbe beginnt von oben her zu faulen und hat stellenweise schwarze Dellen in seinem Blau. Über dem Portal, wo die Orgel sein müsste, befindet sich ein Lettner für die Männer mit einer Wendeltreppe, die unter den Holzpantinen kracht. Das Tageslicht dringt durch ganz schlichte Glasfenster, fällt schräg auf die quer zur Wand gereihten Bänke, und an manchen Stellen sind diese mit einer festgenagelten Strohmatte verziert, unter der in fetten Buchstaben die Worte »Bank von Monsieur so und so« stehen. Ein Stück weiter, dort wo das Kirchenschiff enger wird, findet sich dem Beichtstuhl gegenüber eine kleine Statue der Jungfrau Maria, in Satin gewandet, auf dem Haupt ein mit silbernen Sternen übersäter Tüllschleier, die Backen purpurrot wie ein Götze von den Sandwich-Inseln und eine Kopie der Heiligen Familie, Zueignung des Innenministers, die zwischen vier Leuchtern den Hochaltar überragt, schließt ganz hinten die Perspektive. Das Chorgestühl aus Tannenholz wurde nie gestrichen. Die Markthalle, das heißt, ein von etwa 20 Pfosten getragenes Ziegeldach braucht für sich allein ungefähr die Hälfte des Hauptplatzes von Yonville. Das Rathaus, erbaut nach Plänen eines Architekten aus Paris, ist eine Art griechischer Tempel und liegt an der Ecke neben dem Haus des Apothekers. Es hat im Erdgeschoss drei ionische Säulen und im ersten Stock eine Rundbogengalerie, während das abschließende Tympanon ein gallischer Hahn ausfüllt. der sich mit einem Fuß auf die Charta stützt und mit dem anderen hält er die Waagschalen der Gerechtigkeit. Doch was sämtliche Blicke auf sich zieht, das ist gegenüber dem Gasthof Lion d'Or die Apotheke von Monsieur Homais. Abends vor allem, wenn ihre Öllampe brennt und die roten und grünen Glasbehälter, die ihre Auslage schmücken, zweifarbige Lichtstrahlen weit hinaus über den Boden werfen, dann erblickt man durch sie hindurch wie in bengalischem Feuer den Schatten des Apothekers, die Ellbogen auf seinem Pult. Das Haus ist von oben bis unten mit Sprüchen in Kursiv, Rund- und Druckschrift bedeckt. Wasser aus Vichy, Selters und Barège, Blutreinigungsmittel, Raspai-Medizin, arabisches Rakaou, Darcé-Pastillen, Regnault-Salbe, Binden, Kräuterbäder, Abführschokolade und so weiter. Und auf dem Aushängeschild, das über die ganze Ladenbreite läuft, prangt in Goldbuchstaben Homais Apotheker. Tief im Laden dann, hinter den großen, auf dem Verkaufstresen festgeschraubten Wagen, leuchtet das Wort Laboratorium über einer Glastür, die in halber Höhe noch einmal Homais wiederholt in Goldbuchstaben auf schwarzem Grund. Sonst gibt es nichts zu sehen in Yonville. Die Straße, die einzige, ein Büchsenschuss lang und gesäumt von einer Handvoll Läden, endet abrupt, wo die Landstraße abbiegt. Lässt man sie rechts liegen und geht am Fuße der Anhöhe Saint-Jean entlang, kommt man sehr bald zum Friedhof. Während der Cholera hat man, um ihn zu vergrößern, ein Mauerstück abgerissen und 3 Morgen angrenzendes Land gekauft, aber dieser ganze neue Teil ist nahezu unbewohnt, und wie einst drängen sich die Gräber weiterhin am Eingang. Der Friedhofswärter, der zugleich Totengräber und Kirchdiener ist und somit aus den Leichen der Gemeinde doppelten Gewinn schlägt, hat den leeren Platz genutzt und Kartoffeln angebaut. Von Jahr zu Jahr jedoch wird sein Äckerchen kleiner, und wenn eine Epidemie ausbricht, weiß er nicht, ob er sich freuen soll über die Verstorbenen oder grämen über ihre Bestattung. »Sie ernähren sich von Toten, Lestiboudois«, sagte schließlich eines Tages der Herr Pfarrer. Diese düsteren Worte stimmten ihn nachdenklich, sie ließen ihn für eine Weile innehalten. Doch heute noch pflanzt er seine Knollenfrüchte und behauptet sogar dreist, sie wüchsen von allein.